Erster, ich wünsche mir, dass ihr ein wenig von meiner Unvernunft ertragt, also bitte ich euch, geduldig mit mir zu sein. Zweiter, mein Eifer für euch kommt von Gott, denn ich habe euch wie eine reine Braut für einen einzigen Ehemann, nämlich Christus, vorbereitet. Dritter, ich habe jedoch Angst, dass eure Gedanken von der aufrichtigen Treue zu Christus abgelenkt werden, so wie die Schlange damals Eva durch List betrogen hat. Vierter, wenn jemand zu euch kommt und einen anderen Jesus oder ein anderes Evangelium verkündet, dann scheint ihr das leider sehr geduldig zu ertragen. Fünfter, ich bin jedoch davon überzeugt, dass ich diesen besonderen Aposteln in keiner Weise unterlegen bin. Sechster, auch wenn ich kein geschulter Redner bin, besitze ich dennoch die nötige Erkenntnis, was ich euch gegenüber immer deutlich gezeigt habe. Siebter, war es etwa ein Fehler, dass ich mich selbst zurückgenommen habe, um euch zu ehren, indem ich euch die Botschaft Gottes kostenlos verkündete? Achter, ich habe andere Gemeinden finanziell belastet, indem ich Unterstützung von ihnen annahm, damit ich euch ohne Kosten dienen konnte. Neunter, als ich bei euch war und Hilfe brauchte, habe ich niemanden von euch belästigt, weil die Brüder aus Mazedonien für meinen Bedarf gesorgt haben. Zehnter, so sicher wie die Wahrheit von Christus in mir ist, werde ich mir diesen Stolz in der Region Achaia von niemandem nehmen lassen. Elfter, warum tue ich das? Denkt ihr, dass ich euch nicht liebe? Gott weiß genau, wie sehr ich euch liebe. Zwölfter, ich werde jedoch weiterhin so handeln, damit ich den falschen Lehrern die Gelegenheit nehme, sich mit uns auf eine Stufe zu stellen. Dreizehnter, diese Leute sind in Wirklichkeit falsche Apostel und betrügerische Arbeiter, die sich nur als Apostel von Christus tarnen. Vierzehnter, das ist aber nicht überraschend, da sich sogar der Satan als ein Engel des Lichts verkleidet, um die Menschen zu täuschen. 15. Deshalb ist es nichts Besonderes, wenn auch seine Diener so tun, als würden sie der Gerechtigkeit dienen, doch am Ende werden sie gerecht bestraft. 16. Ich sage es noch einmal, niemand sollte mich für dumm halten, aber wenn ihr es doch tut, dann lasst mich wenigstens ein bisschen stolz sein. 17. Was ich jetzt sage, entspricht nicht dem Willen des Herrn, sondern ich rede wie ein Unvernünftiger, der sich selbst lobt. 18. Da sich so viele Menschen mit ihren menschlichen Erfolgen rühmen, werde ich das jetzt ebenfalls tun. 19. Ihr seid ja so klug, dass ihr die unvernünftigen Leute gerne und mit viel Geduld ertragt. 20. Ihr lasst es sogar zu, wenn man euch versklavt, ausnutzt oder euch sogar ins Gesicht schlägt, während man sich über euch erhebt. 21. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass wir dafür wohl zu schwach waren, aber was andere wagen, das wage ich nun auch. 22. Sind sie Hebräer oder Israeliten aus der Nachkommenschaft Abrahams? Das bin ich genauso wie sie. 23. Sind sie Diener von Christus? Ich sage es fast wie ein Verrückter, ich bin es noch viel mehr, weil ich öfter im Gefängnis war und mehr Schläge erlitten habe. 24. Von den Juden habe ich 5-mal die Strafe von 39 Schlägen erhalten, was eine sehr harte körperliche Qual war. 25. Dreimal wurde ich mit Stöcken geschlagen, einmal wurde ich gesteinigt und dreimal erlebte ich einen Schiffbruch, wobei ich einen ganzen Tag im Meer trieb. 26. Ich war ständig auf Reisen und begegnete Gefahren durch Flüsse, Räuber, mein eigenes Volk und auch durch fremde Völker in Städten und Wüsten. 27. Mein Leben war geprägt von harter Arbeit, schlaflosen Nächten, Hunger, Durst und Kälte, weil ich oft nicht genug Kleidung oder Nahrung hatte. 28. Abgesehen von diesen äußeren Dingen belastet mich täglich die große Sorge um das Wohlergehen aller christlichen Gemeinden. 29. Wenn jemand schwach ist, dann fühle ich mit ihm, und wenn jemand zum Sündigen verleitet wird, dann brennt in mir ein tiefer Schmerz. 30. Wenn ich mich schon rühmen muss, dann will ich stolz auf die Dinge sein, die meine menschliche Schwachheit zeigen. 31. Gott, der Vater unseres Herrn Jesus, der für immer gelobt werden soll, weiß ganz genau, dass ich hier die Wahrheit sage. 32. In der Stadt Damaskus ließ der Statthalter des Königs Aretas die Tore bewachen, weil er mich unbedingt gefangen nehmen wollte. 33. Aber meine Freunde ließen mich in einem Korb durch eine Öffnung in der Stadtmauer hinunter, so dass ich seinen Händen entkommen konnte.